Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie nehmen an einer Informationsveranstaltung über Ballonfahrten teil. Guten Abend, liebe Gäste. Wir freuen uns, Sie hier bei Funks Ballonfahrten begrüßen zu dürfen. Sie gehören zu den glücklichen Gewinnern einer Ballonfahrt beim Quiz des Sportmagazins Extrem und Exklusiv. Wir haben Sie zu dieser kleinen Informationsveranstaltung eingeladen, um Ihnen Nützliches und Interessantes über die Ballonfahrt mitzuteilen und ihnen eventuelle Ängste vor einem Aufstieg in den Himmel zu nehmen. Unsere Firma wurde im Jahr 1989 gegründet und seitdem starten wir mit unseren Ballons von fast 50 Standorten in der ganzen Schweiz. Auf diese Weise kommen wir unseren Gästen entgegen, nicht wie sonst oft üblich, die Gäste dem Ballonfahrer. Unsere erfahrenen Berufspiloten haben eine langjährige und unfallfreie Flugpraxis und das seit über 20 Jahren. So, und nun zum Ablauf. Sie fragen sich vielleicht, wie Sie sich für so eine Unternehmung kleiden sollten. Stellen Sie sich einfach vor, Sie würden spazieren gehen. Wirklich wichtig ist eigentlich nur, dass Sie feste Schuhe tragen. Wir treffen uns dann also mit unseren Passagieren am vorher vereinbarten Treffpunkt und machen den Ballonstart klar. Dann werden Sie unsere Welt aus einer neuen Perspektive erleben, indem Sie über Dörfer, Täler und Berge schweben. Maximal können wir bis 3000 Meter Höhe steigen. Was die Geschwindigkeit betrifft, so sind wir so schnell wie der Wind. Bei normalen Fahrten legt ein Ballon etwa 5 bis 30 Kilometer pro Stunde zurück. Nach der Landung wird der Ballon gemeinsam zusammengepackt. Sie bekommen eine Urkunde und werden anschließend zum Ausgangspunkt zurückgebracht. Noch ein paar Worte für diejenigen, denen schon auf einer hohen Leiter schwindlig wird. Machen Sie sich keine Sorgen, denn da man keinen Kontakt mit dem Boden hat, reagiert das Gehirn anders, als wenn man von einem Turm oder hohen Balkon auf die Erde hinunterschaut. Es tritt kein Schwindelgefühl auf. Sogar Menschen mit Höhenangst können Ballon fahren. Außerdem werden Sie so fasziniert von dem Ausblick sein, dass Sie alle Ängste vergessen. Nehmen Sie übrigens unbedingt einen Fotoapparat mit, denn nicht selten können wir auch Tiere des Waldes sehen, was Sie bestimmt entzücken wird. Vielleicht noch ein paar Worte zur Geschichte. 3 Tiere, und zwar ein Hahn, eine Ente und ein Hammel, waren die ersten Lebewesen, die sich in einem Heißluftballon in die Luft bewegten. Diesen Ballon hatten die Brüder Joseph und Etienne Montgolfier gebaut. Im September 1783 stieg er vor den Augen von König Ludwig dem 16. und Königin Marie Antoinette in den Himmel. So, nun kommen wir langsam zum Ende unserer Informationsstunde. Sie haben jetzt natürlich Gelegenheit, Fragen zu stellen. Anschließend begeben Sie sich bitte ins Sekretariat, damit Sie Ihren Termin für die Ballonfahrt wählen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.